Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sehen, hier wird eine Feuerzangenbowle gebraut. Das ist was sehr Köstliches. Ich wünschte, ich könnte Ihnen ein Gläschen anbieten. Aber wenigstens hoffe ich, von der Gemütlichkeit können wir Ihnen was anbieten, die diese Feuerzangenbowle hervorruft. Meine Kollegen kennen Sie? Erika Köth, Kollegin von der Oper. Aber das ist noch nicht genug. Eine charmante Dame. Und heute Morgen, als ich hierher fuhr, dachte ich mir, Gott sei Dank, dass Sie dabei sind. Denn nur Männer, wissen Sie, das ist das Langweiligste, was es auf der Welt gibt. Danke. Dankeschön. Wir bedanken uns auch herzlich. Ja. Daneben sitzt Wolfgang Spier. Das ist ganz interessant. Er ist Regisseur und Schauspieler. Hans Sönker, den brauche ich nicht extra vorstellen. Ja, wir sind hier eine ganz gute Strecke zusammengegangen. So ist es, Hans. Und das ist eine schöne Strecke gewesen. Und wir haben schöne Stunden zusammen erlebt und haben viel gelacht. Und werden noch weiterhin. Ja. Heidi Kabel kennt ja jeder. Was trinkst du denn da? Na, so klar, Grog natürlich. Heißen Grog im heißen Sommer. Was trinkt er denn im Winter in Hamburg? Viel Grog. Das geschieht ja recht. Mit der Wangenfeld, weiße mit Schuss. Ja, Berliner. Ne? Ah, und hinter dem Applewein natürlich Heinz Scheck. Ja, der läuft mir nach, sonst laufe ich ihm nach. Und hier ist ein Berliner Schauspieler aus Wien, Hans Putz. Ja. Soll ich raten, was du trinkst? Nur dreimal darfst du raten. Ja. Ein Sprung nach Berlin. Ja. Und wenn man was aus Berlin erzählt, meistens passiert das im Sportpalast. Beim Boxkampf. Und für die nicht spezialisierten Boxkenner muss ich erklären, da gibt es die Ecken, wo die Kämpfer dann in den Ruhepausen gepflegt werden. Nach der dritten Runde kommt also ein Boxer, der hat das Auge schon so ein bisschen zu, nicht wahr? Und das eine Ohrläppchen steht so ab und der schnauft und sagt zu seinem Betreuer, wie bin ich denn? Sagt er, großartig, heute bist du richtig, Mensch, du musst also nur immer marschieren, verstehst du, nicht wahr? Immer marschieren. Ja, und der andere, mal hör doch auf, der andere, das ist eine offene Flasche, nur muss man bloß am Ball bleiben, weißt du, nicht wahr? Fünfte Runde ist das andere Auge auch zu und die eine Lippe hängt hier runter. Und da sagt er, wie bin ich denn? Herrgott, jedes Mal fragst du, so gut habe ich dir lange nicht gesehen, du warst überhaupt noch nie so gut wie jetzt eben, Mensch. Hast du mich verstanden? Ja, aber was ist mit dem anderen? Der andere, was kommst du immer mit dem anderen, Mensch? Mach deinen Kampf, der andere, der haut doch immer vorbei, der haut doch immer Löcher in die Luft. Dann pass mal auf den Ringrichter auf, da haut mir nämlich mächtig einer in meine Fresse. Und jetzt komme ich zu Gustav Scholz, Bubi Scholz, für mich immer. Für uns Gustav alle, ja. Scholz. Das, wenn wir mit Boxergeschichten anfangen, bleibt mir gar nichts mehr übrig. Weil für mich war mein erstes großes Ereignis Max Schmeling, Madison Square Garden, von dem ich also immer gehört habe. Und mein Traum war natürlich auch einmal Madison Square Garden zu boxen. Ich bekam also eine Einladung, Hin- und Rückfahrkarte, sonst wäre ich natürlich nicht rübergeflogen. 1954 war man ja sehr vorsichtig mit den Devisen, überhaupt mit dem Geld. Und nach einer Woche großem Entree sollte ich im kleinen Ring boxen, im Eastern Parkway und weiß ich was. Und das dachte ich, könnte ich mir nicht erlauben, in Deutschland Hauptkämpfer dort im kleinen Ring. Bin also wieder zurückgeflogen und es war natürlich die Panne, weil in allen Zeitungen stand, Bubi Scholz kam in Amerika nicht an, musste wieder zurück. Es hat aber, wie gesagt, einen Vorteil. Eine Woche später kam ein Telegramm, sofort nach Madison Square Garden kommen Vorstellung im New Yorker Fernsehen, das heißt von Coast to Coast, von der ganzen Küste in ganz Amerika, Boxkampf anwesend sein und. Also schnell Koffer gepackt, rübergeflogen. Die Leitung des Madison Square Garden sagt, also setzen Sie sich da unten in der ersten Reihe hin, da kommt der Ansager. In Amerika gibt es ja also den Announcer, der im Smoking im Ring steht und der weiß Bescheid. Dem haben wir das gesagt. Der kam also dann auch vorbei, guckte mich so von der Seite an und sagte, ach, bist du der deutsche Boxer? Berliner Junge, ich dachte, was soll ich dem? Die erste Pleite hatte er schon mit der Rück, also sei ruhig, sei nett zu dem. Er sagt, ja, ich bin der. Wie war noch dein Name? Ich dachte, wenn er mich nicht kennt, wie kann er dann mich erkennen? Und nicht mal nach dem Nase, Gustav Scholz. Ah, so, ich sehe dich da in 5 Minuten vor 10 in der blauen Corner, ich werde dich da vorstellen. Ich schließe also 3 Meter Weglaufen, rief dann hinterher. Just a moment, Sir. Ja, was denn? Ich sag, sind Sie Johnny Eddy, der bekannte Ansager, der bekannteste Announcer? Yes, of course. Er war so 1,52 groß. Oder also 1,70. Ja, it's a pleasure for me to meet you. Und das Größte, was ich, das Bekannteste in Europa, in Deutschland. Und das wirklich, das. Wie war noch der Name? Brüsselscholz. Hast du einen Spitznamen? Ich sage, ja, Bubischolz. Wie viele Kämpfe hast du? 55. Und gewonnen. Alle gewonnen. Und wie viel durch K.O.? Das ist ja. Also, ich sehe dich in der blauen Corner. Also, die blaue Corner, es wurde ganz Amerika Fernsehübertragung. Es wurde vorgestellt. Der Weltmeister im Federgewicht, Sandy Sattler. Und jetzt der Weltmeister im Leichtgewicht, Paddy DeMarco. Und es kam ein dritter Weltmeister. Und jetzt ein sensationeller Neukammer aus Europa, aus Deutschland, aus Berlin. Gustav Bubischolz, ungeschlagen in so und so Kämpfen. Und. Ich bekam einen Applaus, wie alle drei Weltmeister zusammen. Er kam hinterher noch zu mir und sagte, also entschuldige, dass ich nicht mehr machen konnte, weil es die Zeit war zu kurz. Ich glaube, er lebt heute noch von dieser Geschichte, dass er der bekannteste Ansager ist. Oh, sehr schön, du, ja. Clever, clever, clever. Sehr schön. Darf ich an mit Sächsisch? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also hier war eine Einladung gegangen an einen Dramaturgen aus Leipzig. Der sollte in eine deutsche Stadt kommen, dort zu den städtischen Bühnen. Ich sage die Stadt nicht. Und das hat seinen Grund. Also der wird eingeladen, der Dramaturg, und man hat sich verabredet, Abend um 19 Uhr soll der in dieser Stadt ankommen, dort in deutschen Bühnen, städtischen Bühnen. Und der fährt auch ab, es ist alles klar, Anzeigen, dass er eintrifft, ist schon da. Und dann sitzen die da in städtischen Bühnen, es wird 7 Uhr, keiner da. 20 nach 7 geht's Telefon, ja, städtische Bühnen. Oh, passen Sie mal auf, mir ist eine ganz blöde Sache passiert, das muss ich Ihnen gleich mal gestehen, aber lachen Sie nicht, passen Sie auf. Ich wollte doch Punkt 7 da sein. Ja, wir erwarten Sie auch. Passen Sie auf, also ich war am Bahnhof. Und da gehe ich zu einem Taxenfahrer und sage zu dem, ich möchte zu den städtischen Bienen. Was meinen Sie, wo ich bin? Ich bin im Buff. Das haben wir alle. Ist das so schlimm noch? Nein. Prima. Aber über Norddeutsch haben wir überhaupt noch nicht. Also Hamburger Typen sind ja Fietsche und Tietsche. Ja. Nicht? Und die treffen sich nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder. Tietsche ist immer auf großer Fahrt gewesen. Fietsche ist im Haus geblieben. Der fährt auf dem Schlepper. Und sie treffen sich wieder, freuen sich riesig. Wie geht es dir? Ach, wie ist das schön, dass wir uns wiedersehen. Und wie, was machst du denn jetzt? Oh, sagt Fietsche, Mensch, mir geht das prima. Ich hab geheiratet. Was, sagt Tietje, du, ja du, kleinen Jungen habe ich auch schon. Na, das kann doch nicht angehen, bist denn glücklich? Ja, natürlich bin ich glücklich, sagt Fietje. Hier hast du deiner Frau denn schon mal eine geknallt? Das ist doch, hör mal, sagt Fietje, warum soll ich meiner Frau denn eine knallen? Solange du deiner Frau keine knallst, ist das auch keine glückliche Ehe. Knallen muss ihr eine. Ja, Mann, so viele knallen, ich habe überhaupt keinen Grund dazu. Och, was Grund, sagt Tietje. Morgen gehst aus dem Haus und schreist, Fisch will ich heute. Dann weiß ich nicht, soll sie ihn braten oder soll sie ihn kochen? Brat sie ihn, knallt sie eine, kocht sie ihn, knallt sie auch eine. Also Fietje macht das ja so, ne? Und dann fragt Tietje, na, hat das geklappt? Ja, sagt Fietje, die eine Hälfte hat sie gekocht, die andere Hälfte hat sie gekocht. Ja, kann hier doch keine knallen, ne? Ja, nee, das geht aber. Knallen muss hier eine. Pass mal auf, wenn das mal wieder regnet, dann kommst du nach Hause und bist furchtbar wütig und schreist, das ist ein Wetter heute, das ist, also das Regen, ja, das Wasser die Regenrinne raufläuft. Denn sagt deine Frau, Mann, das geht ja gar nicht. Wasser kann ja immer bloß runterlaufen. Und dann sagst du, und wenn ich dir sag, das Wasser läuft rauf, dann läuft es rauf und dann knallt's ihr ein. Na, in Hamburg dauert das ja nicht lange mit dem Regen, ne? Ja. Sie treffen sich wieder. Na, sagt Tietje, nun hat das aber geklappt, ne? Ja, sagt er, ich komme nach Haus, ich bin so wütend, ich schreie meine Frau an. Ein Wetter ist das heute, ein Wetter, das regnet ja so doll, dass das Wasser die Regenrinne raufläuft. Da sagt mein kleiner Junge, Mensch Papa, das geht ja gar nicht, Wasser kann ja immer bloß runterlaufen. Da sagt meine Frau, und wenn Papa dir sagt, das Wasser läuft rauf, dann läuft es rauf und dann knallt sie den Jungen ein. Ich weiß nicht, ob man richtig hessisch hier spricht am Tisch, ob man es kann. Wir haben also, wir buchstabieren zum Beispiel E wie Ebelwein, I wie Ibermorsche, Elvi Elektrisch und X-Wix-Sang-Verein. Wie war das letzte? X-Wix-Sang-Verein. Und in der hessischen Sprache ist es natürlich so, dass man Geschichten mit einem Wort erzählen kann. Wir sagen, wenn wir guten Morgen sagen, sagen wir Morsche. Und wenn morgen sagen wir, ach Morsche. Dann geht einer in ein Gemüsegeschäft, sagt Morsche, sagt der Verkäufer, Morsche. Haben Sie Zwiebeln? Morsche. Morsche? Morsche. Morsche. Morsche. Und dann geht der Morsche. Wenn man in ein hessisches Speiserestaurant geht, ich setze mich immer ans Fenster zur Straße, weil da die Portionen am größten sind, aus Reklamegründen heraus. Und da muss man vorsichtig sein beim Bestellen. Wenn man Käse essen will, dann sagt er auf Hessisch, Herr Ober, ich hätte gerne Käseblatt, dann bringt er einem die Zeitung. Und Hesse ist auch sehr kurz gefasst. Also eine Bäuerin, die stand mal in Frankfurt auf dem Hauptbahnhof und hat einen Bahnhofsvorstand gefragt, entschuldigen Sie, wie komme ich dann hier zum Zug nach Hanau? Und da hat er gesagt, ein Nunne, ein Nibbe, ein Nuff und ein Neu. Verstehe, weil wir schon bei Dialekten sind. In der Nähe Tirols an der Grenze, da ist ein Herrgottschnitzer, ein berühmter Herrgottschnitzer, zu dem also alle hingehen und sich ihre Andenken mitnehmen. Die Kruzifixen. Ja, Kruzifixen doch. Unter anderem kommt dort auch ein Amerikaner hin und sagt zu diesem sehr betagten Mann, Künstler, sagt er, oh, ich habe gehört, Sie seien einer der größten Mann hier. Sie machen so wunderbare Köpfe, Christusköpfe. Ich möchte mitnehmen nach Amerika, so ein Kopf. Weiß, es wird wunderbar und ich bitte, ich möchte groß und möchte haben wirklich alles mit viel Gramm und viel. Sagt er, haben Sie keine Angst, wird gemacht, kommen Sie in einer Woche vorbei, wird gemacht, ne? Nach einer Woche kommt der Amerikaner, sieht das ganz entzückt, sagt er, oh, das ist wunderbar, das ist groß. Aber, hören Sie zu, es ist hier, hier und hier. Es ist ein bisschen wenig Gramm, ein bisschen mehr Gramm. Gramm. Ja, Gramm. Sagt er, ja, gut, kommen Sie in zwei Tagen wieder, werden wir machen. Also er kommt in zwei Tagen wieder, schaut sich, oh, das ist very nice, it's beautiful, it's großartig, aber es ist hier, bei der Eier, hier, es ist wenig mehr Gramm und Komma und sagt er, gut, kommen Sie in zwei Tagen wieder. Also der kommt in zwei Tagen wieder. Sieht das, sagt er, das ist gut. Das ist very nice, das ist beautiful, das ist wunderbar. Aber es, doch, ich habe hier, habe noch ein klein wenig, zu wenig Gramm und Komma und so. Ich komme in zwei Tagen, sagt er, na, sagt er, bleibst du, das machen wir gleich. Also, sagt er, sitzen Sie noch mit hier. Der nimmt das Messer, holt hin, also so. Sagt er, leg mich nur ein schönes Loch da. Schön, ne? Die Berliner haben auch einen Manko. Die können kein Z sprechen. Also wenn sie sagen, ja, zweimal, ja. Mit einer Zeitung und so. Die kriegen das Z nicht. Die kriegen das Z nur zurecht bei drei Wörtern, die ich kenne. Das ist einmal Zwienemünde, dann Europa Center und heute ziehen Zweter an. Da sagen sie Zweter. Ja, also in Berlin möchte ich eine Sache erzählen, die mir passiert ist. Ich fahre vom Funkturm runter, ich war glaube ich in einer Ausstellung oder wo, in die Innenstadt. Und da wird mir eine Taxi gerufen und sagt, fahren wir, nehmen Sie Taxi, kommen Sie rein. Setze mich in die Taxi und sage dem Fahrer, nachdem ich zwei Unfälle hatte mit Taxi, tun Sie mir einen Gefallen, fahren Sie vorsichtig, ich bin ein gebranntes Kind. Und ja, das machen wir schon, ist in Ordnung. Fährt los, fährt durch die Bismarckstraße rein in Richtung Stadt. Und plötzlich kurz vor der Leibnizstraße, ich denke, den haben alle guten Geister verlassen, dreht der auf und saust damit 70, 75 über eine Straßenkreuzung. Ich also hoch, ich sag, sind Sie verrückt geworden, was machen Sie denn, Menschenskind, wollen Sie mich umbringen? Nee, sagt er, das ist ein kleiner Trick von mir, ich sage Ihnen gleich. Und zwar Bismarckstraße, Ecke Leibniz, hat der Polizei hier eine Fotoanlage eingebaut. Wer zu schnell durchfährt. Ich sage, na und, jetzt sind Sie fotografiert worden. Ja, ich, aber sind Sie auch mit drauf auf das Bild, das ist mir die paar Mark wert. So kann man es auch machen. Ja, das ist jetzt das, wo wir hinten drüber sprachen. So was gibt es nur in Berlin. Ja, ja. Kannst du nicht oft auf Rheinisch erzählen. Also, da gibt es noch eine Sache. Keine Moment Zeit für einen. Ja, ja. Gut getroffen gewesen, später mal. Ich habe es nicht gesehen. Ein Berliner. Auch so eine trostlose Situation, steht in der Kneipe. Ich kam zu ihm, weil ich da auch hin musste, zum Telefonieren. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und da sagt er, ach, wissen Sie, ich will mal was sagen, Ich habe jetzt meine Braut verloren. Ich meine, ich bin so losgeworden. Ich wollte sie auch loswerden, die Flamme. Ich meine, die sagen, wieso? Hat sie die idealen Maße nicht gehabt? Man sagt, es gibt doch idealen Maße. Die sind also 106, 61, 98 sind so die idealen Maße. Woher weißt du das? Weiß ich nicht. Das spricht dich nicht. Doch, sagt er, die hat sie gehabt, aber nicht in dieser Reihenfolge. Da ist auch für mich immer noch eine Figur, die ja bahnbrechend für den gesamten deutschen Film war. Das war Hans Albers. Ja, ja. Und ich hatte auch das Glück, mit ihm ein paar schöne große Filme zu machen. Und einer davon ist ja eigentlich einer der letzten sehr schönsten Filme. Das war Große Freiheit. Große Freiheit. Und eines schönen Tages lässt mich mein Regisseur Keutner kommen und sagt, du, Gustav, da ist eine Szene. Und da sitzt du mit dem Lüders in einem Weinlokal. Ihr seid an Land, ihr seid wieder eingelaufen am Hafen, seid an Land. Und nun hast du keine Braut, aber der Lüders hat neben sich ein Mädchen. Und die sind irrsinnig verliebt und sie kämmt ihm immer mit einem Kamm die Haare. Und dann siehst du das ganz neidisch und dann sagst du vor dich hin, Haare müsste man haben. Das war der Text. Da sag ich, naja, bis jetzt verstehe ich gar nicht, was du von mir willst, das kann ich doch sagen. Nein, sagt er, ich habe ja eine große Bitte an dich. Würdest du dir wegen dieses Satzes den Kopf rasieren lassen? Na, was meint ihr, was habe ich gemacht? Ja. Nee. Doch. Ja. Ja. Ich bin zu meinem Friseur Erfurt gegangen im Eden Hotel und bin reingekommen und sagte, ach Herr Knut, da sind Sie mal wieder, das ist aber schön. Wie immer, wa? Sag ich, nein. Nicht wie immer. Jetzt nimmst du den ganzen Mist mal runter. Große Pause und dann sagt er mit erhobenem Finger, Herr Knut, das mach ich. Also ich lege mich jetzt in den Sessel, ich schließe die Augen und du machst los und wenn es soweit ist, dann mach aber hinterher noch ein bisschen Politur drauf und so. Und dann klopfst du mir so auf die Schulter, dann mache ich erst die Augen auf. Das geschah, ich merkte, wie der hinten reinfuhr und hier durchfuhr und so. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann plötzlich macht er so, ich gehe hoch und bin gleich wieder umgefallen. Ich hatte solche abstehenden Ohren plötzlich. Das ist ja ganz klar. Und, aber Gott sei Dank hielt meine Ehe. Sie war am Zusammenbrechen. Naja, gut, das will ich eigentlich nicht erzählen. Nun ganz schnell zur Sache. Jetzt waren wir im Atelier, es sollte losgehen. Sagt der Albers zum Keutner, was habe ich da gehört? Der Gustav hat sich den Kopf rasieren lassen, du bist so verrückt. Du willst mir hier einen aufbinden, einen Esel. Ja. Er sagt, ja, nee, das stimmt, da glaube ich nicht, sagt er. Komm, holt mal den Gustav runter. Und nun kam ich, der Glatze. Der Kugel. Da guckt er mich an und sagt, Junge, Junge, Junge, das hätte ich nicht gekonnt. Dann sagte ich, das brauchst du ja nicht. Er hatte nämlich eine Glatze. Das brauchst du gar nicht, du hast ja eine. Da hat er ein ganz klein bisschen ein bisschen bösen Blick hat er gehabt. Und dann wollte er sich revanchieren und sagte zu ihm, kniff dem Keutner ein Auge zu, so, dass so mache ich einen Scherz, nicht wahr? Ja. Ich sah es aber leider auch. Ne? Und dann sagt er, ja, nun musst du mal ganz ehrlich sein, Helmut. Findest du das nur gut? Ich nicht, sagt er, ich würde eine Perücke nehmen. Daneben stand Günter Lüders und der sagte, und dann ein Ohr ab. Naja, und dann Hupsi ist euch ja auch noch ein Begriff. Und in der schwersten Berliner Zeit, wo die Bomben fielen, hatte ich mit dem das eines der schönsten Erlebnisse, wo seine Kameradschaft und seine Kollegenschaft und seine Freundschaft richtig zum Ausdruck kam. Wir hatten also den Westend-Angriff, wo also wirklich was los war in Berlin, nicht wahr? Unsere Fenster und Türen waren raus, nicht wahr? Aber wir lebten alle und die Wohnung stand auch noch. Und zum Schluss standen wir vor der Tür, rechts und links in der Lindenallee, brannten die Häuser. Fackeln, wie Fackeln, nicht wahr? Und wir hatten auch noch Besuch gehabt und Titi und ich, meine Frau und die Freunde standen auf der Straße und meine Frau lief plötzlich von unten durch die Garage in den Keller und brachte eine Flasche Armagnac. Die haukten wir so an der Hausecke ab und tranken. Und da kommt ein Mann die Lindenallee runtergelaufen, einen Lodenmantel, so eine Schiebermütze auf und eine Gasmaske auf den Hintern und schrie immer, Knut, Knut, Knut, Knut, Knut. Ich sage, hier, Hupsi. Sage ich, was machst du denn hier? Ich war an der Reichsstraße, sagte er. Ich wollte Kate Kühl besuchen, wollte sehen, ob die noch lebt. Da kam ich an einem brennenden Haus vorbei. Da stand eine Frau vor dem Haus. Sie sagte, kommen Sie rein. Herr von Meiring, hier werden Männer gesucht. Die alte Ziege, die wollte mich brennen sehen, wie die heilige Johanna. für euch Lieschen Bendo noch ein Begriff? Ja! Ich fand den ja immer so zauberhaft und da habe ich eine Erinnerung. Ich war Zuschauer in der Scala und er spielte einen Sketch. Das hatte er sich dann eingebaut an dem Abend quasi als Extempore und das war für mein Herz natürlich ein Fressen. Er spielte einen Bürodiener, so einen verschusselten Bürodiener. Ja. Nicht wahr? Und ein Büromädchen war da mit einem besonders üppigen, aber auch nicht nur üppig, sondern auch einen schönen Busen. Und immer wenn er an diesem Mädchen vorbeikam, dann macht er ach! Und lief schnell vorbei. Und am Schluss der Szene, dann blieb er vor ihr stehen und sagte, schlug die Hände so an das Gesicht und sagte, dürfte ich da mal reinschauen? Und machte die, bitte. Dann guckt er rein und sagt, zwei! Ist ja herrlich. Ich brach im Zuschauer. Zusammen. Geht's euch gut? Ja. Habt ihr alles, was ihr braucht zum Trinken? Ja, alles da. Dann gibt's eine schöne Geschichte, die ist zwar wahrscheinlich gut erfunden, aber als Regisseur muss man müsste mich die eigentlich jetzt erzählen. Wo also vier verschiedene Regisseure das gleiche Stück inszenieren. Kennst du das? Eine Szene. Und also so. Bei Kort, ne, würde das sich so abspielen. Dein Schauspieler tritt auf und muss sagen, guten Morgen, Herr Müller. Kennst du das? Er tritt auf und sagt, guten Morgen, Herr Müller. Nein, mein Lieber. Nein, pass auf. Es ist ja nicht irgendein Morgen. Es ist auch nicht irgendein Müller. Es ist ein guter Morgen. Es ist Herr Müller. Also bitte nochmal. Ne, komm wieder. Guten Morgen, Herr Müller. Nein, aber ich muss das nicht so überbetonen. Können Sie keine Kompromisse schließen? Was ist so? Also gut, Kort, ne, ich mach's kurz. Zweites Engel, dasselbe, der Schauspieler tritt auf. Guten Morgen, Herr Müller. Moment, passen Sie auf. Kommen Sie runter, kommen Sie her. Setzen Sie mich nämlich. Kommen Sie erstmal runter. Wenn Sie mal, wie Sie auftreten, Sie müssen sich erstmal überlegen, wo kommen Sie her? Was haben Sie die letzte halbe Stunde gemacht? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gestern gemacht? Wenn Sie sich über diese intellektuell, über diese Sache klar geworden sind, kommen Sie, wir probieren die Stelle morgen. Denken Sie zu Hause drüber nach. Jetzt gibt es einen progressiven Regisseur. Dann nenne ich keinen Namen, die leben ja alle noch. Ja, Vorsicht. Und das ist so, der Schauspieler kommt auch rein, von rechts. Er sagt, Moment, jetzt kommen Sie erstmal von links. Bei mir kommen Sie alle von links. Ja. Er kommt weiß. Ja. So, Sie treten auf. Jetzt sagen Sie erstmal gar nichts. 3 Minuten mindestens sagen Sie überhaupt nichts. Eine sinnlose Pause. Publikum muss unruhig werden. Die Ersten müssen anfangen aufzustehen. Sie denken, stumm, was? In dem Moment, wo die Spannung höchstens, gehen Sie nach vorne, schocken die Leute, sagen, ja. Dann gab es einen Boulevardregisseur, das ist ja mein Metier. Ich war es nicht, aber der hieß Ackermann, dasselbe, der sitzt unten im Publikum. Der Schauspieler tritt auf und sagt, guten Morgen, Herr Müller. Steht er auf und sagt, mein Name ist Ackermann. Der hat Stück gar nicht gelesen. Oh, wunderbar. Und ihr kennt doch alle dieses Original, den Eichberg, den ja, Regisseur. Kein so schlechter Regisseur. Oh, nee. Ein richtiger Berliner Typ wie der Kurt Ulrich ungefähr. Ja, ja. Und eines Tages rief der immer in meiner Wohnung an, ich drehte in England einen Film um die Zeit, das war 1936. Wo bleibt denn der Thinkerman bloß? Der wollte bei mir dann die Herrin der Welt machen oder indische, ich hab mal die beiden Folgen. Wo bleibt der dann bloß? Der wollte doch endlich sofort zu mir kommen. Also ich kam zurück und meine Frau sagte mir damals sofort, du musst jetzt sofort den Eichberg anrufen, der hat eine wichtige Rolle für dich, du sollst nach Indien fahren und so weiter. Also, aber ich konnte nicht gleich an dem Morgen, ich musste Plakate machen im Ulsteinhaus, Farbe und wurde deswegen geschminkt, aber ganz anders als wir heute geschminkt werden, wenn wir noch geschminkt werden, sondern richtig so mit rotem Bäckchen und mit Lippchen und so weiter, etc. pp., wie das damals üblich war. Also ich schnell die Fotos gemacht und dann hin in die Giesebergstraße, 2 Treppen hoch, Eichberg, ich klingle. Einer Weile Tür aufgemacht, aber nur so weit, wie gerade die Kette reichte. Und ich sage, bitte, bitte, bitte, bitte, ein Inder kam. Oder ein Japaner war, ich weiß es nicht. Ich möchte gerne an Eichberg sprechen. Bitte, bitte, bitte, die Eichberg spreche, rums, und haut mir die Tür vor der Nase zu. Na, ich nicht faul, bin darauf. Jetzt weg die Tür. Und nun kommt aus dem Hintergrund, als ich mir, was ist denn bloß los da draußen? Was wollen Sie denn? Ich sage, ich will nicht, Sie wollen was von mir. Sie haben mich angerufen, mein Name ist Sönke. Ach Junge, du bist Sönke, ja. Deswegen brauchst du doch keine Maske zu machen. Am Staatstheater warst du in der Zeit auch wie Fehling da? Ja. Da gibt's ja viele Geschichten. Ja, das glaube ich hier schon mal einer erzählt. Aber da gibt es doch die schöne Geschichte, die wirklich, also ich habe sie erfahren und dachte immer, sie ist erfunden, weil sie so gut ist und fehlt. Und zwar hat er ein Stück inszeniert, in dem zwei Doggen auftreten sollten. Große Kurfürst. Große Kurfürst, aha. Und jedenfalls, Fehling war ja ein Mann, der also Schauspieler völlig umkrempelte und so und wollte den gern mit zwei Doggen auftreten lassen. Und auf einer Probe morgens hieß es plötzlich, der Inspizient kam und sagt, der Mann mit den Doggen ist da. Sagt Fehling, gut, wunderbar, oh, wunderbar, pass mal auf, lass mich mal 5 Minuten mit den Hunden alleine. Ich möchte mal sehen, wie die auf mich reagieren, was das überhaupt, kennst du das? Ist, also Schauspieler gehen alle weg. Ich möchte mal ganz alleine sein, wirklich, nicht? Zuschauer, alles raus, also die gehen alle raus. Es dauert 5 Minuten, es dauert 10 Minuten, es dauert 20 Minuten, nach einer halben Stunde, sag ich, was haben die Doggen denen gefressen? Oder was ist los? Ein Spezient sagt, komm, guck doch mal rein, was ist los? Gucken die rein, da kniet Fehling vor diesen beiden Hunden und sagt, es heißt nicht Wau, es heißt Wuff. Ich habe einen furchtbar netten Kollegen, einen Rheinländer, und wir hatten Gastspiel in London mit der Münchner Oper. Es war 1953. Die Spesen waren sehr, sehr klein und niedrig. Also wir haben dann immer gewartet, bis wir wo eingeladen wurden, um ein Mittagessen oder Abendessen zu sparen, denn wir wollten uns ja Verschiedenes kaufen. Ja. Also wir waren auch so in London bei einem, Sekretär, Botschaftssekretär, also in der deutschen Botschaft eingeladen, so ein paar Kollegen und auch dieser Rheinländer, Karlsche. Zum Tee, ich sage, oh prima, du Tee, da sparen wir das Mittagessen, haben wir wieder so ein paar Kröchelchen, wo wir uns was kaufen können. Wir kommen dahin und es gab wirklich nur Tee und so kleine so Salzstängelchen und so klitzekleine und die Dame des Hauses ganz vorne mit bildschönem Geschirr und geht auf jeden zu, gießt ein vorne und sagt, hätten Sie denn gern Ihren Tee mit Zitrone oder mit Milch? Und da kommen sie auch zu unserem Rheinländer, der mit knurrendem Magen, saurem Gesicht da saß im Salon und sagt, ach entschuldigen Sie, Herr Kammersänger, wie hätten Sie denn gern Ihren Tee? Mit Milch oder mit Zitrone? Da hat er gesagt, wenn jetzt der Gnädige Frau nichts ausmacht, nehme ich ihn gern mit dem kleinen Schinkenbrot. Ja. Oh, ist das hübsch. Um in London zu bleiben, ging ich morgens im Hotel zum Frühstück und traf Kollegen vom Schauspiel. Die nahmen dafür die Schallplatte auf von Orff, die Bernauerin. Mhm. Und das waren also Volksschauspieler. Und da war ein, der ist leider schon verstorben, der konnte außer Bayerisch nur noch, also keine andere Sprache, wenn es hochkam, Schriftdeutsch, Hochdeutsch und nur noch durch die Nase und über College. Also jeweils den traf ich da zufällig und das war so ein bisschen ein Grandler. Also der hat immer so geraunzt und gemeckert. Nichts war ihm recht. Sprach kein Wort Englisch, verstand auch kein Wort. Und dann hing sie, wie mal sehen, wie der nur sein Frühstück bestellt. Also, steht die Bettine und sagt, hey, Dirndl, geh weiter, geh mir her da, gell, schick die weg. Ich hab einen Hunger und ich muss an die Arbeit, gell. Jetzt bringst du mir einen Kaffee, ein Brot und 2 Eier. Hast mich. Was schaust du so langsam? Eier, mein Zwing, Eier, 2. Mei, die versteht mich nicht, was mache ich da mit der? Geht der Dirndl, pass auf, 2 Eier. Hast mich, ja, dann schleicht ich. Die kommt nach 10 Minuten, bringt seinen Kaffee, sein Brot und legt ihm 2 Stücke kaltes Huhn hin. Nicht? Ja, okay, ja, was ist nachher das? Ja, was soll ich dann damit? Ja, falls du nicht schleißt mit deinem Händel da, das kannst du selber essen. Ich hab dir doch gesagt, oh! Ja, Jesus, wie sage ich es meinem Kind? Also in seiner Verzweiflung, uns liefen schon die Tränen vor Lachen runter, wir haben ihn auflaufen lassen. Fasste er sich ganz in seiner Verzweiflung eine sehr delikate Stelle und sagt, da schau her, Dirndl, da bringst du mir jetzt ganz schnell 2 Stück. Und ich ging mit hochrotem Kopf ab und brachte ihm nach 10 Minuten 2 Wiener Würstchen. Oh, Flocke, das ist ja. Ach, das ist ja klasse. Das ist schön. Darf ich noch mal eine erzählen? Hm? Die ist mir von Kurt Götz überliefert worden. Das ist ein Vetter meiner Mutter und deshalb habe ich mit dem früher, als er noch lebte, oft Kontakt gehabt. Und zwar hat der gespielt im Deutschen Theater, das ist jetzt in Ost-Berlin, kennt er ja, das Deutsche Theater, daneben die Kammerspiele. Und er spielte in den Kammerspielen zu der Zeit die Tote Tante und im Deutschen Theater wurde die Heilige Johanna gegeben. Und man ging ja eigentlich durch ein gemeinsames Tor rein und dann teilten sich die Zuschauer. Und natürlich war das Stück viel früher fertig, die Tote Tante, diese Komödie. Er ging schon raus, war schon abgeschminkt. Da erst ging die Heilige Johanna zu Ende. Und wie er rausging, hörte er, wie zwei alte Damen, Berlinerinnen, wie die eine zur anderen sagt, Also das verstehe ich. Wenn die zum Schluss nicht verbrannt hätten, hätte ich überhaupt nicht gewusst, warum das Stück die tote Tante hat. Die waren aus Versehen im falschen Jahr. Also für mich die schönste aller Geschichte ist die mit Dekova, mein Freund Harvey. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Der hat also gespielt das Stück Mein Freund Harvey, das ist mit dem unsichtbaren Hasen. Ich weiß nicht. Natürlich. Also die Hauptrolle spielt ein unsichtbarer Hase. Er sieht ihn, das Publikum, die Partner sehen ihn nicht. Und das war hier am Renaissance-Theater. Er hat sich als Verbeugungsgag also folgendes aufgedacht. Er steht auf und führt die Schauspieler alle einzeln über die Bühne, bleibt immer da. Und zum Schluss winkt er dann noch, komm, und dann tritt also gar nichts auf, aber der unsichtbare Hase, nicht, verbeugt sich dann. Er hat das immer sehr schön gespielt. Also, so, und jetzt geht, das war immer großer Erfolg, weil das Publikum liebt ja so kleine Gags bei der Verbeugungsarie. Jetzt spielen die das in Krefeld. Dieselbe Sache auch. Ein paar Schauspieler rübergeführt. Es war eine Tournee. Ne? So, nur einmal haben sie es da gespielt. Und er wieder, und wollte besonders gut sein, sagt er, na komm. Tritt der Feuerwehrmann auf und verbeugt sich. Okay, ich bin fest, bis eben auch aufgestanden. Mit hochrotem Kopf, dachte der Künstler erlaubt. Herr Gustav, jetzt bist du unsere eine Geschichte schuldig. Ich erzähle sie gar nicht so gern, ich erzähle sie nur, weil sie so berlinisch und so. Ach nee, Gustav, so herzlich ist. Ja. Also das spielt im Stall zu Bethlehem und da kommen die drei Könige, nicht wahr, die Anbetung. Und nun müsst ihr mir aber gestatten, dass ich diese Geschichte als Berliner Fassung nenne. Und die Berliner Fassung, die ist so. Also der Mohr ist natürlich ein Berliner, nicht wahr? Der sagt zu dem Josef, also das ist ja wirklich ein tolles Ding, das wird mit dem Otto da oben, ne? Mit dem Stern, ne? Das wird jetzt hier alle so gefunden haben. Das finde ich also eine große Klasse, wa? Und dann ist auch die Atmosphäre alles so heiter, alles so lustig. Nun möchte ich bloß von Ihnen wissen, Josef, warum macht Mutter Maria so ein trauriges Gesicht? Das sagt ihr ganz traurig. Sie hat sich so ein Mädchen gewünscht. Ja. Aber ein Berliner, ein typischer Berliner ist ja auch, der auch so schön sprach, so der Tietke, ne? Ja, Jakob Tietke. Da gibt es auch die schöne Geschichte, wo der in Wien gespielt hat, weil Sie vorhin von Wien erzählt haben, nicht? Wo der in Wien gespielt hat. Und so 4 Wochen kam er zurück nach Berlin, haben die Kollegen gesagt, wie ist denn das nur da so in Wien? Na, er sagt, das war ja der schöne Jahr. Aber ich meine, also immer die Kollegen haben mir leid tun. Verstehst du, die spielen ja am Burgtheater, spielen sie ja die Stücke 25 Jahre, nicht? Vor dem Krieg fangen wir an, dann kommt ein Krieg, dann stellen sie die Kulissen weg, nach dem Krieg, das stimmt wirklich, fangen wir wieder an mit demselben Stück. Ich will die Kulissen und die Schauspieler werden ja so lange gebraucht, dann ist ja am Burgtheater furchtbar. Und die Armen, die Kollegen, plötzlich will sie wieder ein Stück spielen, was sie vor 30 Jahren mal gespielt haben. Ich sah die also auf der Bühne, die Wehe zum Souffleurkasten sind richtig ausgelatscht. Ja, ist eine Geschichte, ist ein Tenor, der macht eine Schiffsreise. Schön. Der kommt wieder zurück von seiner Reise und sagt zum Kollegen, Kinder, ich habe 2 Jahre in Italien studiert, ich bin wieder da, voll da. Wisst ihr, wie ich früher gesungen habe? La la la la la la la. Hört mal, wie ich heute singe. La la la la la la la. Der konnte nie verhungern bei der Komödie. Das Grundglück willst, der war mal heiser, soll ja vorkommen. Hat Orchesterprobe, also das heißt, Probe ist alles gestellt in der Bühne. Das erste Mal kommt Orchester dazu, der geht vor an die Rampe, sagt zum Dirigenten, entschuldigen Sie, Maestro, es tut mir furchtbar leid, aber heiser, ich darf doch markieren. Also markieren ist zu tun, als ob man singt so Oktave, so 8 Töne tief, also brummelt er sich irgendwas zurecht. Der ist schon sauer, na meinetwegen, markieren es halt. Nächsten Tag Hauptprobe, das heißt dasselbe nochmal in Kostüm, Maske. Der wieder, der Tenor, es tut mir furchtbar leid, ich bin immer noch heiser, ich darf doch markieren. Naja, also wenn es unbedingt sein muss, bitteschön. Nächsten Tag Generalprobe, Stück, also Generalprobe wie Aufführung. Der geht wieder vor, es tut mir furchtbar leid, ich bin immer noch heiser. Ich darf doch markieren. Sagt der Mann Gottes, was machen Sie denn morgen in der Premiere? Sag ich ab. Ehrlich. Das ist mir in einem klassischen Drama Iphigenie, kann man wohl sagen. Das ist ein klassisches Stück. Da war in Hamburg eine Nachmittagsvorstellung. Ich spielte nur den Arkas, aber der Ernst Gode, so ein Riesenkerl, spielte den Thoas. Und der hatte nun etwas, was dem passiert, was ja menschlich ist und passieren kann. Der hatte gebummelt die Nacht und endete auf dem Fischmarkt in Hamburg morgens um 9:30. Und da geht es ja dann erst los auf dem Fischmarkt in Hamburg, nicht wahr? Und so kam er also, man trug ihn mehr, als er ging nach Hause. Und dann sagte seine Frau, und du hast vergessen, dass du nachmittags Iphigenie hast. Jetzt brachte man dem buchstäblich auf die Bühne. Und der nuschelte und rülpste. Und ich stand daneben und habe nicht gelacht, weil ich das, weil es mir so leid war. Nun kam aber eine Szene, da hatte er es etwas gebracht. Und nun brach er etwas zusammen und die Iphigenie stand nun da vor dem Parzenlied. Und das dauert also ziemlich lange, das Parzen. Ja. Und da guckte sich mein Thoas um, sah einen Stein, einen Opferstein, und sank darauf nieder und schlief. Die Iphigenie rettete das großartig, lenkte das Interesse völlig auf sich. Man vergaß den Thoas. Ich stand neben meinem Fürsten als Arkas und dachte, wie geht das weiter? Die hatte das Parzenlied und war großartig. Ich sehe sie ganz genau vor mir. Und bringt das Stichwort für den Thoas. Und kriegt der Thoas von mir. Und da sagt er, echt Goethe, sagt er. Also, Iphigenie. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Da bin ich eigentlich das erste meiner Laufbahn. Ja. Also Iphigenie. Dann die Situation ist ja immer das, was einem fertig macht. Das Publikum ahnt das ja nicht. Da gab es einen ganz berühmten Mann, der früher Intendant war, Richard Reichert hieß der. Ach, der war in Frankfurt ein herrlicher Intendant, aber jung war der auch ein eleganter Bon Vivant, sagte man früher zu diesem dem Fach. Gutlebling. Eine Brautwerbung zu machen auf einer Bühne. Er und ein Freund, beide hatten hintereinander, erst ging der eine raus zur Schwede, zur Mutter, zur Brautmutter und machte seine Werbung und dann wurde der rauskomplimentiert und in der Tür trafen die sich und waren dann gleich Feinde wegen dem Mädchen, nicht wahr? Und dann ging der andere rein und machte, das ist die Situation. Jetzt gehen die mit dem Stück, was sie 50 Mal gespielt hatten, auf die Dörfer und kurz vor diesem Auftritt, die mussten im Frack und Zylinder kommen. Und damals trug man den Zylinder auf, auch im Zimmer auf dem Kopf. Was gar nicht fassbar ist. Und pass auf, und jetzt kommt der Garderobier schneeweiß und sagt, ich habe nur einen Zylinder. Sagt er, der Weichert. Ganz wurscht. Du gehst raus, du nimmst behältst den Zylinder nicht auf dem Kopf. Wenn du abgehst, wir treffen uns in der Tür. Du hast die Hand unten mit dem Zylinder und im Vorbeigehen nehme ich den Zylinder und gehe mit dem Zylinder raus. Aber es kam ja gar nichts. Der erste draußen ist und 15 Minuten seine Szene hat als Werbung, hat der einen Zylinder gefunden. Der Garderobier. Kommt strahlend in die Garderobe und sagt, Herr Weichert, da Gott sei Dank, dann braucht man das alles ja nicht. Der steht vor der Tür, hat den Zylinder aufgesetzt und geht die Tür auf, der kommt ab, der nimmt den Zylinder weg, hat einen auf und einen in der Hand und dann, was dann geschah, könnt ihr euch. Hoppla, Zwillinge. Nur gibt es ja auch Kritiker, die manchmal geistreich witzig sind. Ja. Dieser Kritiker, der mir jetzt einfällt durch dieses Wort geistreich und schlagfertig, der kritisierte in einer Schmierenzeit, tiefster Schmierenzeit, wo es das noch wirklich gab, so ganze Familien, die Zahn, zum Beispiel, Zahn hieß diese Familie, Also Vaterzahn, Mutterzahn, Kleinzahn, Willizahn, Karlzahn. Und der Speise, alles stand da. Nicht? Was sie spielten, Direktor Karl Zahn, seine Frau Millizahn. Und nun kam mein Freund Wernicke, war an dem, Otto Wernicke, war an dem, in dem Ensemble engagiert. Der spielte auch mit und der stand dann plötzlich in der Reihe, wo das mit den Zahn war, stand Dr. Wilbelt, Otto Wernicke. Da hat der Kritiker geschrieben, das war die einzige Lücke in dem Gebiss. Ja. In mir spukt immer noch, in allen diesen Dingen spukt diese Berliner Zeit und fällt mir dann auch noch mal wieder Werner Krause ein. Und von dem gibt es eine Geschichte mit dem berühmten Chirurgen Professor Sauerbruch. Sehr interessante Geschichte. Die mir jetzt noch einfällt. Die saßen bei Luther und Wegener und tranken ihren wunderbaren Wein. Und der Kraus hatte ja Fragen an Menschen, wo man also erschrak. Der war ja immer so makaber, das kann man ja gar nicht sagen. Und er fragte plötzlich den Professor, Professor, es würde mich interessieren, er hatte diese Art, immer den Kopf so anzuheben, der Kraus. So. Wie sterben denn die Menschen eigentlich? Wie verschieden? Sie sind doch nun ein Mensch, der mir darauf eine Antwort geben könnte. Sagt der Professor, sowas können auch nur Sie fragen. Ja, was soll ich da sagen? Am leichtsten sterben die Katholiken. Ja, sagt er, wir haben den Glauben, dass es irgendwie doch weitergeht. Und am schwersten, sagt er, Kraus, am schwersten, ganz diabolisch, die Ärzte, sagte er, die wissen Bescheid. Und dann verklärte sich sein Gesicht. Wie sterben denn die Schauspieler? Sagte der Sauerbruch. Sehr gut. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich es erlebe, sie spielen eine Rolle.